Hände schütteln. Ein letzter Blick, der sagt, mein Freund, es gibt kein Zurück. Auch ohne ihn wird sich die Welt weiter drehen. Doch vielleicht werde ich sie nicht mehr verstehen. Er war ein stolzer Mann, hat so viel gesehen. Ein Wille ist, was bleibt, für ihn werde ich aufstehen. Lass mich noch einmal die deutsche Fahne sehen, wie sie weht über dem Brandenburger Tor. Noch einmal die deutsche Fahne sehen, wie sie weht über dem Brandenburger Tor. Ihm geht ein Stück auch von mir, nur die Erinnerungen, sie bleiben hier. Niemals mehr wird er von damals erzählen, es bleiben nur Fotos in Schwarz-Weiß. Ein stolzer Mann, hat so viel gesehen. Ein Wille ist, was bleibt, für ihn werde ich aufstehen, aufstehen. Lass mich noch einmal die deutsche Fahne sehen, wie sie weht über dem Brandenburger Tor. Noch einmal die deutsche Fahne sehen, wie sie weht über dem Brandenburger Tor. Schwarz-Weiß-Rot, Schwarz-Weiß-Rot, Schwarz-Weiß-Rot, Schwarz-Weiß-Rot. Schwarz-Weiß-Rot.